Also gestern haben wir darüber gesprochen, dass damit man in der Meditation Durchbruch macht, damit man die Bedingungen für Erlösung erfüllt, muss man alles erkennen. Da Thomas hat gesagt, man kann auch alles in einem Objekt erkennen. Das ist zwar richtig, aber erst muss man alles erkennen, dann in einem Objekt kann man dann weiter sich vertiefen. Also alles erkennen ist dann, wie wir gesagt haben, Rupa und Nama. Und für Rupa haben wir dann die Elemente gehabt und das heißt Rupa Kamathana, die Meditationsobjekt von Körperlichkeit, wurde erklärt durch die vier Elemente plus Akasa, plus Äther oder Raum. Und wir haben gesagt, so sagen die Kommentare, dass dieser Raum dann steht auch für alle Rupas, alle Formen von Körperlichkeit, die Objekt von Vipassana sind, weil wir sprechen von Vipassana, die von vier Elementen deriviert sind. Also die Grundlagen von Wahrnehmung, die Fakultäten und Objekte der Wahrnehmung und dazu noch solche Rupas sowie Fakultät von Leben und so weiter. Wir sprechen nicht detailliert darüber, das ist dann ganze Wissenschaft und für die haben wir jetzt nicht Zeit. Was wichtig ist, zu verstehen, diese fünf Sorten von Körperlichkeit, das Ganze von Körperlichkeit darstellen, muss man dann verstehen im Sinne von Leiden. Die sind Leiden. Wenn man so sie betrachtet, in diesem Sinne, wie erklärt ist, diese Sachen im Körper, alles, was man unmittelbar im Körper erfahren kann, sind dann nur diese Elemente. Und diese Elemente, weil wir wissen schon, unser Gegenstand, der Pakusate, ist besonders intelligent und besonders tüchtig, nur sehr stolz. Deswegen, es ist genug, dass der Buddha erklärt, was wir alles in diesem Körper haben. Und dann macht er sich, er ist schon von, er hat alles verlassen, alle seine schönen Haremfrauen und alles. Er hat nicht mehr so viel Interesse an diesen Sachen. Was normalerweise kommt dann auch Betrachtung von Vergänglichkeit von diesen Sachen im Körper. Dass zum Beispiel in Satipatthana Sutta, wie wir wissen, die Elemente werden erklärt mit Beispiel von einem Schlachter. Schlechter, Schlachter, der und oder seine Schüler, Schlachterschüler, die nachdem sie die Kuh getötet haben, dann legen sie sie auf Kreuzung und schneiden sie in kleine Stücke und dann diese Konzept oder Wahrnehmung von von Kuh verschwindet und was nur bleibt, ist Wahrnehmung von Fleisch. Die Wahrnehmung von Fleisch, Kuh ist nicht mehr da. Und der Schlachter dann natürlich, wie Kommentar erzählt, ist niemand anderes als der Yogi. Und die vier Kreuzung ist nichts anderes als die vier Körperhaltungen. Und wenn man in den vier Körperhaltungen die Elemente betrachtet, dann verschwindet dann Eindruck, dass diese Körper uns gehört oder etwas oder einem Ich gehört oder etwas ist, was ein Objekt von Anhaftung darstellt, an dem man anhaften könnte. Was da drin ist, ist nur ein Stück von verschiedenen Organen, Stück von Fleisch, Blut und alles. Wer kann schon daran haften? Und das ist genau, was hier gemacht wird. Diese Körperlichkeit wird zerlegt in Stücke. Diese Stücke sind nichts anderes als die fünf Elemente, die wir unmittelbar dann in Meditation wahrnehmen. Was Härte im Körper ist, ist dann Erde. Was zusammen die Sachen hält, ist Wasser. Was Temperatur ist, das ist dann Feuerelement. Und was immer in Bewegung ist, was pulsiert, worauf sich die Sachen dann stützen, das ist dann, was sich ausdehnt, das ist dann Windelement. Und alles, was inzwischen ist, damit wir die Elemente erfahren, und damit wir auch die derivierte Körperlichkeit erfahren, also Farbe und so weiter, dann Raum ist da. Dieser Raum auch ermöglicht, dass diese Feuerverdauung und so weiter zum Ausdruck kommt und das Wasser auch zum Ausdruck kommt und so weiter. Dann jetzt kommen wir zu unserer Haupt-Vipassana-Kamatana, der Buddha führt, weil der Pakusati ist sehr intelligent, er hat schon alles verlassen und sein großes Problem ist nicht, dass er an Körperlichkeit hängt, er hängt an seinem Geist. Er denkt sich, er ist sehr stolz, weil er wirklich ein etwas, früher war er ein großer Mann und er hat alles verlassen und jetzt meditiert er sehr tüchtig und ist sehr stolz, dass er auch erreicht, was in der Meditation erreicht hat. Und deswegen der Buddha fängt an mit Nama Kamatana, mit Geist, also mit Geist als Meditationsobjekt. Geist da bedeutet die Aggregate der Existenz, die nicht außer Körperlichkeit, also Gefühl, Wahrnehmung, alle Geistformationen, so wie Aufmerksamkeit und so weiter. Und dann natürlich Bewusstsein selbst. Das ist alles, dann, was mit Geist gemeint ist. Und dieser Geist dann, er konkretisiert es schon, es ist klar von Anfang an, was er mit Geist meint, ist der Geist von Pakusati, der in Versenkung ist. So fängt es an. Dann bleibt nur noch Bewusstsein übrig. Bewusstsein hier entnahm obwohl hier man von Vijnana spricht, was wirklich gemeint ist, ist ganze Nama, nicht nur Vijnana. Nicht nur Aggregat von Bewusstsein, sondern auch alles, was zu Bewusstsein gehört. Weil Bewusstsein kann nicht selbst entstehen. Es kann nur entstehen zusammen mit den Sankharas, mit den gestaltenden Kräften, die Inhalt der Bewusstsein geben. Bewusstsein selbst hat keinen Inhalt. Was Inhalt der Bewusstsein gibt, sind dann die Geistesformationen, die Sankharas. Gefühl oder Empfang ist auch Sankhara, das Hauptsankhara ist dann Gefühl und Wahrnehmung. Diese Hauptsankharas, Hauptgeistgestaltungen sind so wichtig, dass sie als getrennt genannt werden. Aber die sind nichts anderes als auch Geistgestaltungen, auch Sankharas. Also wenn man von Vijnana spricht, dann spricht man von Vijnana zusammen mit den Geist Gestaltungen, sagt man? Formationen. Geistformationen, von den Geistformationen wichtigste. Geistformation ist dann Vedana, was wir dann als Empfang übersetzt haben oder Gefühl. Empfang im Sinne von Gefühl. Empfang von dem Objekt ist Gefühl von dem Objekt. Das muss klar sein. Sobald Berührung mit dem Objekt ist, kommt ein Gefühl von dem Objekt. Und dieses Gefühl von dem Objekt ist dominierende Sankhara, dominierende Formation. Alle anderen Formationen dann präzisieren diese Sankhara. Deswegen haben wir schon gesagt, dass der Buddha unter anderem auch hier, aber auch in anderen Schriften erklärt, wenn von Bewusstsein gesprochen wird, wird gesprochen von Hauptbewusstsein, Vijnana, als Wort schon bedeutet Diskriminierung oder Unterscheidung. Vijnana bedeutet Unterscheidung. Und von allen Unterscheidungen, das Vijnana macht, die Hauptunterscheidung ist Unterscheidung zwischen angenehmen, unangenehmen und neutralen. Nicht angenehmen und nicht unangenehmen. Diese Unterscheidung ist so dominant, dass dadurch die Vijnana, also der Geist oder Bewusstsein selbst wird definiert. Bewusstsein, wird gesagt, ist das eben, was angenehme von unangenehmen und neutralen unterscheidet oder was unangenehm von angenehm und neutral unterscheidet oder neutral von angenehm und unangenehm unterscheidet und so weiter. Also das, was weißt, das ist angenehm, das ist nicht angenehm, das ist neutral, das ist dann Vijnana. Ja, diese Unterscheidung dominant ist. Aber das heißt nicht, dass es nur diese Unterscheidung Vijnana ist. Vijnana sind auch andere Unterscheidungen. Aber dieser Unterscheid kommt in Vordergrund. Alle anderen Unterscheidungen dann folgen. Das, so muss es verstanden werden. Weil erst kommt Empfang von dem Objekt, dann wir definieren den Objekt und dann machen wir Gedanken über diesen Objekt. Je mehr Anhaftung wir haben an diesem Objekt, desto mehr Gedanken dann kommen über diesen Objekt. Und untersuchen Sie in sich selbst, ob es wirklich so wahr ist. Das ist der Haupterkenntnis in Vipassana auch. Deswegen, um Vipassana zu machen, muss Konzentration vorhanden sein, damit dieser Prozess von Gedankengestaltungen abgeschnitten wird gleich. Nur dann kann man im Objekt hinein penetrieren, durchdringen. Sonst nicht. Also nur der konzentrierte Geist hat diese Fähigkeit, die sogenannte Papanchas, die Ausdehnung des Geistes, das durch Durst oder durch Anhaften dominiert wird, dann nur wenn das diese abgeschnitten wird, dann kann der Geist ist fähig, dann in Objekt hineinzugehen und sehen, wahrheitsgemäß, dass dieser Objekt, das wahrgenommen wird, entsteht und vergeht in jedem Moment von Wahrnehmung. Und jetzt kommen wir dann zu diesem Bewusstsein, weil dieses Bewusstsein ist geläutet, strahlend, das ist dann Bewusstsein in Samadhi. Und wie wir sehen werden, der Buddha preist dieses Bewusstsein in Samadhi. Das ist eine sehr gute Sache. Das ist Material, mit dem wir was Echtes machen können. Aber diese strahlende Bewusstsein, geläuterte Bewusstsein, das mit einem weltlichen Objekt verbunden ist, was immer der Objekt sei, auch höchste mögliche Objekt von Wahrnehmung, kann nur es kann nur mit vergänglichem Bewusstsein verbunden sein. Verbunden sein. Was immer in der Welt existiert und womit wir in Berührung kommen, kann nur vergänglich sein. Es ist unmöglich, dass in der Welt man einem Objekt begegnet, das nicht vergänglich ist. Und das ist eben genau das, was jetzt der Buddha erklärt. Und er erklärt das durch Betrachtung von Gefühl. Also diese Vedana Anupassana ist dann, wie wir gesagt haben, wenn der Buddha, wenn er uns in den Vipassana führt, entweder Erkenntnis von Vergänglichkeit und Ichlosigkeit kommt durch Analyse von fünf Aggregaten als Ganzen, oder auf Gründe von Kontakt kommt Analyse dann von Vergänglichkeit, von Gefühl, das unmittelbar mit dem Kontakt entsteht und alle, der Geist kann nicht existieren ohne Stützen. Die vier Stütze des Geistes sind nichts anderes als die vier Aggregate. Körperlichkeit haben wir schon gehabt. Dann andere Stütze, dann Gefühl, Wahrnehmung, andere Geistesgestaltungen. Alle diese Sachen sind Stütze von Bewusstsein. Ohne diese Sachen, das weltliche Bewusstsein kann nicht existieren. Und alle Stütze des Bewusstseins in der Welt sind vergänglich. Und da dieses Bewusstsein kann nicht ohne diese Stützen existieren, ist Bewusstsein auch vergänglich. Und hier wird diese Vergänglichkeit von Bewusstsein durch, man kommt zu diesem Verständnis von Vergänglichkeit von Bewusstsein durch Verständnis von Vergänglichkeit von Gefühl. Weil, wie wir schon gesagt haben, Gefühl ist die dominierende Unterscheidung von Bewusstsein. Und wie wird es gemacht? Was erklärt jetzt der Buddha? Was erfährt man? Erfährt man heißt, was kennt man? Was erkennt man? Janati. Er übersetzt erfährt, aber die wahre, was gemeint hier ist, ist wirklich, was erkennt man mit jenem Bewusstsein? Man erkennt, dies ist angenehm. Man erkennt, dies ist schmerzhaft. Und man erkennt, dies ist weder schmerzhaft noch angenehm. Das heißt Sukha, Dukkha und nicht Sukha und nicht Dukkha. Wenn man manchmal Studium von Sprachen ist sehr, sehr hilfsreich für Verständnis. Wenn man in Pali oder Sanskrit Dukkha sagt, Ka eigentlich bedeutet Raum. Und Su ist schönes Raum. Und Du ist schlechtes Raum, schmerzhaftes Raum. Was in der Welt, was man erfährt dann, was man erkennt, ist Bewusstsein reflektiert Raum und Raum entweder ist schön, wenn es uns gefällt, wenn es weich ist, wenn es mit den Qualitäten von Elementen verbunden, die uns angenehm sind, dann ist es schön. Wenn es mit Qualitäten von Elementen verbunden ist, das uns nicht gefällt, dann ist es schlecht, du. Also, was man erkennt, ist nur, ist alles verbunden, nicht nur, aber alles immer verbunden mit Erfahrung von guten Empfang, das uns gefällt, oder schlechten Empfang, das uns nicht gefällt, oder Empfang, das nicht schlecht ist und auch nicht gut ist, neutral. Dieser neutrale Empfang ist ziemlich, ist nicht so klar. Deswegen die, wenn wir nicht wach sind, wenn neutraler Empfang kommt, entweder langweilen wir uns oder schlafen wir ein, weil es nicht mit klarem Empfang verbunden ist. Klarer Empfang ist immer entweder guter Empfang oder schlechter Empfang. Deswegen wird in den Kommentaren gesagt, der Meditierende soll neutralen Empfang erforschen, so wie ein Jäger. Wenn er nach einem Hirsch läuft, er sieht seine Spuren und wenn kommt er zu einem Felsen, dann die Spuren verschwinden. Dann geht er herum und sieht er die Spuren auf der Hand, irgendwo auf der rechten oder linken oder hinter. Dann geht er weiter. Und neutrales Gefühl ist genauso. Wenn wir merken, neutrales Gefühl, wenn angenehme oder unangenehme Gefühl verschwindet. Meistens sind wir, weil wir danach sehnen, wir sind verbunden mit angenehmen oder unangenehmen Gefühl. Empfang. Also, was angenehm ist und unangenehm ist, hängt dann von dem Kontakt. Das kommt auch sehr, sehr in der indischen Medizin, wenn Sie studiert haben, angenehme oder gute Zustand des Körpers ist mit angenehmen Empfang, angenehmen Gefühl verbunden. Wenn unangenehme ist, unangenehme Kontakt, unangenehme Gefühl und dann angenehme Gefühl ist verbunden mit gewisser Ausgeglichenheit von Elementen. Unangenehme ist besonders dann in Mahayana wird es weiterentwickelt, diese, was angenehmes Gefühl ist, was unangenehmes Gefühl, wie es mit Elementen verbunden ist. Für uns ist jetzt es nicht von Bedeutung. Wichtig ist zu verstehen, dass was angenehm und unangenehm ist, hängt von dem Kontakt, von Berührung. Deswegen, wir haben schon betont, dass der Schlüssel zu Vipassana ist Verständnis von Berührung. Da wir alle Phänomene in der Welt, alle Elemente der Erkenntnis, wir erkennen auch mentale Elemente, nur indem wir sie berühren. Deswegen gibt es Berührung durch die Sprache und gibt es Berührung durch Zusammenstoß? Reibung. Also jetzt, dann haben wir dieses Prinzip, dass alles, was wir erfahren, ist Erfahrung durch Kontakt und Kontakt ist entweder angenehm Kontakt oder unangenehm Kontakt oder neutral Kontakt. Und je nach diesem Kontakt dann kommt dieser Mechanismus von Wahrnehmung. Mit Gedanken und alles, was damit verbunden ist. Und jetzt kommt ein sehr gutes Beispiel für dieses Prinzip, das auch wir in Samyutta Nikaya finden und anderen Stellen im Kanon. Bhikkhu, so wie vom Kontakt und der Reibung von zwei Reibhölzern Hitze erzeugt und Feuer hervorbracht wird und beim Trennen und Auseinandernehmen jener zwei Reibhölzer, die dementsprechende Hitze nachlässt und aufhört. Genauso entsteht auch in Abhängigkeit von einem Kontakt, der als angenehm gefühlt werden muss, ein angenehmes Gefühl. Also Gefühl ist Empfang von dem Objekt. Wenn man ein angenehmes Gefühl fühlt, versteht man, ich fühle ein angenehmes Gefühl. Beim Aufhören eben jenes Kontakts, der als angenehm gefühlt werden muss, versteht man das angenehme Gefühl, das in Abhängigkeit von jenem Kontakt, der als angenehm gefühlt werden muss, entstanden war, das ihm entsprechende Gefühl er hat. Wo geht es weiter? Er hat nachgelassen und aufgehört. Was erklärt wird, ist nichts anderes als die Tatsache von bedingten Entstehung von dem Gefühl. Nur wenn Objekt da ist, wenn die Fakultät da ist, wenn Bewusstsein da ist, wenn die drei zusammenkommen, automatisch ist der Kontakt da. Und wenn Kontakt da ist, kommt es zu Empfang von dem Objekt. Und wenn in diesem Empfang von dem Objekt wir studieren Geist, dann studieren wir Citta Anupassana. Wenn wir aber in diesem Empfang studieren Gefühl, dann studieren wir diese Vedana Anupassana. Und Vedana Anupassana ist eng verbunden mit Citta Anupassana. Und dann genau dieses Prinzip von bedingten Entstehung, von Empfang, das Inhalt von unserem Bewusstsein entscheidet, genauso nach dem Prinzip von angenehmen Kontakt kommt jetzt Prinzip von unangenehmen Kontakt und neutralen Kontakt. Das ist klar. Da brauchen wir nicht viel zu erklären. Selbe Prinzip von bedingten Entstehung vom Gefühl. Und Gefühl immer muss man betonen, ist das, was Mechanismus von Wahrnehmung und von Geist entscheidet. Und jetzt erklärt der Buddha weiter über dieses Bewusstsein, konkret Bewusstsein von Pakusati im vierten Jhana, und er sagt, dann bleibt nur noch Gleichmut übrig. Da er sich in vierte Jhana befindet, wo nicht mehr Sukha gibt, nicht mehr Dukkha gibt, nicht mehr Somanasa, nicht mehr Domanasa, alle diese störenden Faktoren sind beseitigt, auch nicht mehr Vitaka, Vichara, die sind auch beseitigt, auch nicht mehr Piti, auch beseitigt, auch nicht mehr Einatmen, Ausatmen, alle störenden Faktoren von Gleichmut des Geistes sind beseitigt. diese sterrenden Faktoren, acht sterrende Faktoren heißen dann Apalaksha, diese Apalaksha sind nicht mehr da, dann dieser Gleichmut wird geläutert. Und Bewusstsein auch. Dieses Bewusstsein von vierter Jhana, das geläutert ist, indem sein Upekha, sein Gleichmut geläutert ist und sein Sati, diese Achtsamkeit wird auch nicht mehr gestärkt von Vitaka, Vichara und so weiter, von Piti. Deswegen Achtsamkeit wird auch geläutert. Und wenn Achtsamkeit und Gleichmut geläutert sind, dann haben wir die beste Voraussetzungen, die wir haben können für Erkenntnis, wahrheitsgemäß, von Natur der Dinge. Wenn wir diese Natur der Dinge wahrheitsgemäß erkennen, können wir dann wahre Objekt von Befreiung richtig erkennen. Wenn wir nicht Vergänglichkeit von allen Objekten in der Welt verstanden haben, dann wir können nicht die Befreiung erkennen oder Objekt der Befreiung erkennen. So der Buddhismus. Dann bleibt nur noch Gleichmut übrig, geläutert, strahlend, geschmeidig, schmiedbar und leuchtend. Alle Zustände von nach der buddhistischen Lehre, also Theravada-Lehre insbesondere, alle Zustände von Kusala heißt heilsamen, vom heilsamen Geist sind verbunden mit Pasadi, mit Klarheit des Geistes, Mudita, Geschmeidigkeit des Geistes, Kamanyata, dass man es bearbeiten kann, wie man will, Pagunyata, die Geschicktheit des Geistes, Lahuta, Leichtheit des Geistes, Ujukata des Geistes, Direktsein des Geistes. Diese sechs Qualitäten sind dann die existieren in allen Zuständen von heilsamen Geist, auch von normalen heilsamen Geist, das wir in sinnlichen Wahrnehmung erfahren, aber diese Qualitäten dann werden mehr und mehr sich zum Ausdruck kommen, je tiefer wir in Samadhi eingehen. Dann in vierte Jhana ist ideal, war alle diese heilsame Faktoren dann zum klärsten im Ausdruck kommen. Weil, wie ich gesagt habe, diese acht sterrenden Faktoren, so wie Einatmen, Ausatmen, Vitaka, Vichara, Piti, nicht mehr da sind, auch Sukha, Dukkha. Und dieser Geist, das ist sehr bekannte Beispiel, das kommt in vielen Stellen in der buddhistischen Literatur, im buddhistischen Kanon, sehr bekannt ist in Samanya Phala Sutta, die Früchte von Sramana Sutra, wie übersetzt man Samanya Phala Sutta, Thomas? Das ist Samanya Phala Sutta. Die Früchte von Sramana, von Strebung nach Befreiung. Wie übersetzt man auf Deutsch? Das ist das bekannteste Sutta, in einer von bekanntesten Suttas im Kanon. Das ist, wo der Buddha unterrichtet Ajatashatru, nachdem er seinen Vater ermordet hat. Er besucht dann Buddha. Erinnerst du dich? Naja, mach nicht, das ist nicht so wichtig. Da kommt sehr, sehr klar dieses Beispiel, dass, wo Buddha erklärt, wie der Mönch zur Erleuchtung kommt. Dann Erleuchtungsstreben, das glaube ich, ist das richtige Wort. Erleuchtungsstreben, ich strebe nach Erleuchtung. Ja, aber dieses Sutta heißt nicht Streben nach Erleuchtung. Ja, also wenn man diese vierte Jhana Geist hat, dann der so wie wenn der Goldschmied, der nach langem Prozess alle Schmutzigkeiten, sagt man, Unreinheiten des Goldes entfernt hat, und diese Gold dann ohne Unreinheiten ist und schmiedig, richtige Temperatur, dann mit diesem Gold er kann machen alles, was er will, alle schönste Ornamente. Genauso, wenn man dieses Material hat, dieser Geist hat, das alle diese Eigenschaften benutzt, dann sieht man die Sachen in Worten von Samanyafala Sutta, so wie wenn wir, wie sagt man, die Schmuck, dass die Frauen hier Halskollier, Halskette. Wenn wir Sphutika, was heißt Sphutika? Wenn wir Kristall durch Diamant, wir bohren die Kristallen, Perlen oder Perle nicht, Perle ist nicht durchsichtig. Die Kristallen, diese, wenn wir bohren mit Diamant und dann diese, wir nehmen dann Faden und Federn auf. Und gehen durch diese, dann sieht man, so sieht der Meditierende mit diesem Geist, Körperlichkeit und Geist. So wie Schnur in den Einzelnen. Und so ist dann Zustand von, so ist der Geist schmeidig in der vierten Vertiefung. So klar, er kann dann diese Körperlichkeit und Geist untersuchen. So wie wenn wir mit Diamant durchgebohrt haben, eine Kristallkugel, und dann wir, wie sagt man, wir ziehen das durch. So sehen wir Körperlichkeit und Geistlichkeit. Das ist dann der beste Zustand von Vipassana. Und dann von Zeit zu Zeit würde er darauf blasen, von Zeit zu Zeit würde er Wasser darüber spucken, von Zeit zu Zeit sofort. Das ist, was sie jetzt machen, indem sie sich für Jhana vorbereiten. Immer muss man achten, Schritt nach Schritt, alle diese Beschmutzungen des Geistes entfernen. Und was wichtig ist, und von Zeit zu Zeit würde er einfach nur zuschauen. Er hat Ajupekeya als Zuschauen übersetzt, aber was wirklich gemeint ist, ist mit Gleichmut zu schauen. Nicht nur zu schauen, sondern mit Gleichmut zu schauen. Nur dann kann man diesen Prozess von Läuterung des Geistes oder Läuterung des Goldes erfolgreich zu Ende gehen. Solange man an das anhaftet, wird man nicht imstande sein, völlig zu läutern. Damit man in diese vierte Jhana eingeht, muss man auch sich von Freude, von angenehmen Gefühl ganz distanzieren. Und das macht man eben, indem man lernt, zu schauen, ganz mit Gleichmut. Jenes Gold würde fein werden, gut verfeinert, völlig verfeinert, phileos, frei von Schlacke. Sehr schönes Wort, Schlacke. Das gefällt mir. Geschmeidig, schmiedbar und leuchtend. Was für eine Art von Schmuck er auch immer daraus anfertigen wollte. Und was ist dieser Schmuck? Das ist nichts anderes als alle Sorten von Samadhi und alle Sorten von Magga und Phala, von den Früchten von Vipassana. Die Skandhas abgeworfen. Weg. Die Skandhas, diese Bewusstseinselemente, die sind dadurch weg, oder? Ja, Schritt nach Schritt. Alles langsam. Sie sind schon ganz vorne. Schritt nach Schritt. Wir kommen zu allen Sachen, aber Schritt nach Schritt. Also jetzt sind wir, jetzt was Buddha macht ist, er gibt Mut dem Bakusati, ich habe das geschafft jetzt. Das wirklich ist gut, ich habe diesen Geist, jetzt kann ich alles schaffen. Aber jetzt geht es weiter. Jetzt, er versteht, wenn ich diesen Gleichmut, der so geläutert und strahlend ist, auf das Gebiet der Raumendlichkeit, Raumunendlichkeit, ausrichtet würde, Upasamhareya ausrichtet würde, ist okay, aber was es bedeutet, Upasamhareya bedeutet eigentlich eine gewisse Idee von zusammengebracht, von Sankhara. Und meinen Geist dementsprechend entfalten würde, dann würde diese mein Gleichmut von jedem Gebiet getragen, daran anhaftend sehr lange anhalten. Das heißt, auf Pali ist es sehr klar, in Deutsch, wenn man übersetzt, ist nicht so klar. Manchmal ist klar, aber nicht klar genug. Moment. Also, wenn diese Bakusati, der hat schon, diese vierte Jhana erreicht, und jetzt Buddha zeigt ihm, was er noch nicht erreicht hat. Er muss, damit er Ganze versteht, bleibt noch übrig die Arupa-Jhanas. Jetzt Buddha erklärt die Arupa-Jhanas, dass er noch nicht erreicht hat, was sehr leicht ist zu erreichen, wenn für jemanden, der schon 6 Stunden in vierter Jhana sitzen kann, ist man erklärt und ist nicht so schwer. Aber was, wie der Buddha erklärt, ist, dass wenn man diese Arupa Jhanas geschafft hat, Jhanas gibt es von 2 Sorten. Es gibt Kusala Jhana als Kusala Chitta, als heilsame Geist. Und dann, wenn man diesen heilsamen Geist entfaltet und perfektioniert, dann wird man entsprechend geboren. Das ist dann Phala-Jhana. Wenn wir familiär sind mit Arupa-Jhanas, dann als Resultat von Arupa-Jhana werden wir in Arupa-Bereich geboren. Und dort in Arupa-Bereich die Grundlage von Bewusstsein ist diese Jhana. Und weil diese Jhana dann, diese ist so subtil und sein Objekt ist auch so subtil, dann das Leben dann dauert, weil wir uns im Bereich von groben Objekten befinden. Deswegen unsere Bewusstsein ändert sich sehr rasch. Wir brauchen viel Energie und deswegen Leben dauert sehr kurz. Je grober Bewusstsein, desto grober Objekt und Bewusstsein, dann Leben dauert kurz, aber wenn Bewusstsein sehr subtil ist und keine mehr Störungen da sind, kein Einatmen, Ausatmen und so weiter, dann Leben in diesem Bereich ist sehr, sehr lang. So in erste Arupa Jhana in unendlichem Raum, Leben dauert für die Wesen, die sich dort befinden, 20 Kalpas. In unendlichem Bewusstsein 40 Kalpas. In in Wahrnehmung von nichts 60 Kalpas. In Nicht-Wahrnehmung und Nicht-Wahrnehmung-Bereich 80 Kalpas. 80 Kalpas ist dann längste, weil das subtilste Objekt, das man in der weltlichen Wahrnehmung wahrnehmen kann, ist diese Sphäre von Wahrnehmung, die dann so subtil ist, dass man nicht von Wahrnehmung sprechen kann, aber auch nicht von Nicht-Wahrnehmung. Das ist das Subtilste. Sie können, wenn Sie tichtig jetzt meditieren, Sie können diese, das ist nicht so schwer zu lernen, Sie können das erfahren, ja? Als Anagami erscheint man dann in diesen Bereichen wieder? Anagami erscheint normalerweise in spezielle Bereich, das sind sogenannte Sudhavasa, die geläuterte Bleibe von vierte Jhana. Weil für Weisheit, vierte Jhana ist sogar günstiger als die Arupas. Weil die Weisheit und Samadhi sind ausgeglichen. Aber in Arupas, die Samadhi ist mehr, aber ist nicht so viel, dass es nicht mehr mit Weisheit ausgeglichen ist. Weil in den Arupas gibt es nicht mehr Verschiedenheit von Wahrnehmung, nur eine Wahrnehmung, die niemals sich ändert. Also dauert es für den Anagami nicht ganz so lange. Deswegen Anagami, weil er so mit Weisheit versehen ist, er hat, sehnt sich nicht nach Geburt in diesem Bereich. Hm? Also unsere Pakusati, der hat schon diese vierte Jhana erreicht und jetzt der Buddha zeigt ihm, was er noch nicht gereicht hat. Er entweckt in ihm, also dann den Wunsch nach höheren Samadhi, das er noch nicht erreicht hat. Und er zeigt, dass wenn man diese Samadhi erreicht hat, wird man geboren in eine Situation, wo man so 20, 40, 60 bis 80 Kalpa, ein Kalpa dauert so lange, dass man sich kaum vorstellen kann, und 20 Mal so lang. Kalpa dauert wie lange, wenn man mit einem Tuch eine Granat von 8 Kilometer Quadrat einmal in 100 Jahren streichelt, dann wenn Granat wird zu Sand, so lange dauert Kalpa. Jetzt 20 Kalpa. Aber alles das ist nur Leiden, weil solange es Form gibt, solange es unterscheidende Bewusstsein gibt, ist es mit Vergänglichkeit verbunden. Weil Bewusstsein, das mit weltlichem Objekt verbunden ist, entsteht und vergeht in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Das können Sie auch feststellen, wenn Sie das dann die Samadhi erreicht haben, dann die Samadhi, wenn Sie aus dem Samadhi weggehen und beobachten den Geist, das in Samadhi ist, dann sehen Sie, dass dieser Geist entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Also egal, welche höchste Wahrnehmung man erreicht hat, was immer Wahrnehmung es gibt in der Welt, ist vergänglich. Das ist, was der Buddha jetzt erklärt. Er hat erst erweckt er Interesse für diesen Bereich, und unsere Pakusati hat alle Voraussetzungen, dass er das sehr schnell erreicht. Und es ist wirklich nicht schwer. Jeder von uns kann diese Bereiche erreichen. Vorausgesetzt, wenn Sie erste Jhana erreicht haben, dann geht es ohne Probleme, vorausgesetzt ein kompetenter Lehrer da ist. Erst zeigt er diese Gebiete und zeigt er, dass alle diese Gebiete, von die subtilsten Gebiete von Wahrnehmung, sind Leiden, indem sie gestaltet sind. Gestaltet, alles, was man in der Welt erfahren kann, ist gestaltet. Auch diese Gebiete sind gestaltet. Indem sie gestaltet sind, sind sie gebunden an Leiden. Egal, ob es kommt nach 20 Kalpas oder 40 Kalpas oder 80 Kalpas oder 4 Kalpas oder 1 Kalpa oder nach 2 Jahren. Es ist immer mit Leiden verbunden, indem es gestaltet ist. Was gestaltet ist, muss unbedingt vergehen. Das ist die Weisheit von Buddhismus. Und solange der Geist mit Gestalteten verbunden ist, ist der Geist auch gestaltet. Dann ist klar, dann, wenn Objekt Leiden ist, der Geist, das Objekt betrachtet, auch Leiden ist. Also, wenn der Geist in der Welt etabliert ist, er hat keine Auswahl, er muss sich bewegen. Es ist nicht möglich, wenn man in der Welt etabliert ist, dass der Geist sich nicht bewegt. Auch in diesen Bereichen, die so lange dauern, der Geist muss sich unbedingt bewegen, weil er etabliert in der Welt ist. So sehr berühmte Ausspruch in Chanovada, Chanovada Sutta, Thomas, kennst du? In Majjhima Nikaya, Nissitasa Chalitam, Anissitasa Chalitam Nati. Wer etabliert ist in der Welt, Nissitasa, wer hat Grundlage, wenn der Geist Grundlage in der Welt hat, hat er Chalita. Er muss sich bewegen. Wo Bewegung gibt, gibt es Kommen und gibt es Gehen, gibt es Geburt und gibt es Sterben. Und nachdem man 40 Kalpa oder 80 Kalpa im feinen Bereich verbracht hat, wenn der Geist hat Verschmutzungen, er kann wieder in die Hölle gehen. Wir sind alle unzählbare Mal sind wir in der Hölle gewesen und auch im Himmel gewesen. Alle diese Erfahrungen sind gespeichert in uns. Wenn Sie weiter meditieren, werden Sie bestimmt es auch erfahren können. Ist in der Hölle das Leben auch sehr kurz? Sehr lang. Bei ihm wurde ja gesagt, je grober der Geist ist, je kürzer Leben. Das ist wahr, aber in Hölle ist dann die wegen diese, man muss die Taten, das man gemacht hat, muss bis man die für sie nicht diese Vipaka, wie sagt man, diese Resultat, bis es nicht zu Ende kommt, muss er da bleiben. Sonst geht es nicht. Wenn das kurz ist, kurze zum Beispiel geboren in Hölle, auch der Bodhisattva kann in Hölle geboren sein, aber da diese Wille zu Übel so klein ist, dass es fast keine Wille ist, deswegen gleich geht er weg. Aber wenn dieser Wille zu Übel sehr stark ist, dann muss er bleiben auch, ich weiß nicht wie viel, so lange dieser Wille da ist, dann muss er da bleiben. Dann, wenn er für diesen Wille, wie das mit diesem Tat und Heilmann, der zu diesem Zustand von Dasein gebracht hat, wenn er diese Wille zu Ende geht, dann kann er wieder neue, je nach der neue Sankhara, neu geboren werden. Das kann lange, lange dauern. Dann in Hölle, das Leben kann genauso lang sein, so wie in Jhana-Bereichen. Auf jeden Fall, was wichtig ist, muss man verstehen, dass Leben Traum ist, dann alles klar. Also, er versteht, ich war bei dieser Sutta Channovada Sutta, sehr, sehr wichtig. Nisita Sachalitam, Anisita Sachalitam Nati. Wenn der Geist ist etabliert in der Welt, dann muss er sich bewegen. Er kann sich nicht bewegen. Wenn der Geist sich bewegt, es ist Kommen und Gehen, Geburt, Tod, Geburt, Tod, Geburt, Tod, immer weiter. Wenn er nicht etabliert ist, dann nicht mehr Kommen und Gehen. Wenn nicht mehr Kommen und Gehen, dann gibt es keinen Anfang, gibt es keine Mitte und gibt es kein Ende. Und dann ist der Geist frei. Also solange wir etabliert sind, gibt es Bewegung. Wenn es Bewegung gibt, gibt es Geburt und Tod. Wenn es keine Bewegung gibt, gibt es kein Geburt und Tod. Wenn kein Geburt und Tod, kein Anfang, kein Mitte und kein Ende. Und das ist jetzt, jetzt der Buddha durch die Erkenntnis von dieser gestalteten Natur, von den feinsten Geisteszuständen, die man in der Welt erfahren kann. Er bringt ihn zu echte Erkenntnis, zu Magga und Phala. Und er schafft das, weil er alle diese Vorbereitungen schon hat. Dann was sagt er? Wenn ich diesen Gleichmut, der so geläutert und strahlend ist, auf das Gebiet der Raumendlichkeit ausgerichtet wurde und meinen Geist dementsprechend entfalten würde, dann wäre dies gestaltet. Jetzt sagt er, spricht er nicht mehr von Geburt, er spricht von dem Weg, weg von dem Geburt. Früher hat er gepriesen die feinen Zustände des Geistes. Jetzt, er will uns abwenden von diesen feinen Zuständen des Geistes. Das ist jetzt diese Geschicklichkeit von Buddha. Niemand kann sich mit Buddha, kein Lehrer kann so geschickt. Er weiß genau, was jeder braucht. Und je nachdem, er weiß, dass er sich sehnt nach diesem, er ist sehr stolz schon auf das, was er erreicht hat, und er will noch mehr erreichen, noch feinere Zustand, dann er führt ihn zu noch feineren Zuständen des Bewusstseins, damit er, und dann, wenn er weiß, dass er bereit ist, dann führt er ihn zu höchster Erkenntnis. Deswegen, in Worten von dem Kommentar wird gesagt, der Buddha ist wie ein Arzt, der erst, wenn jemand er sieht, was für ein Gift man im Körper hat, dann er sieht, das Gift ist, dass er hat diese Anhaftung an Samadhi und weltliche Samadhi, und er hat Stolz, dass er das erreicht hat, und er hat auch Stolz, dass er früher König war und der dass er alles verlassen hat, um diese Wahrheit zu erreichen. Dann er sag gut, du hast das geschafft, das hast du gut gemacht, diese vierte Samadhi ist natürlich wichtig, aber jetzt preist er, jetzt gibt es noch höher als das. Was ist höher? Dann Arupa, das hast du noch nicht geschafft. Dann langsam, er muss sein Gift ausspucken. Das habe ich noch nicht geschafft. Dann, er hat dann Begierde dafür. Aber jetzt zeigt er, dass alle diese Sachen im letzten Ende sind nur sind, indem sie gestaltet sind, die sind dann akkumuliert, die sind mit Wille verbunden, dann was mit Wille verbunden ist, was akkumuliert ist, was zusammen wie sagt man? Zusammen was zusammengesetzt ist, zusammengefügt, zusammengesetzt ist, ist von Notwendigkeit vergänglich. Und was vergänglich ist, indem es nur zeitlich bleibt, ist mit Geburt und Tod verbunden, mit Leiden verbunden, weil jede Geburt und Tod sind Leiden, auch wenn Leben bevor Tod 80 Kalpa dauert oder ich weiß nicht wie lange, es Tod wird bestimmt kommen. Es, und indem es mit Tod verbunden ist, mit neuem Geburt verbunden ist, es kann nicht befriedigend sein, es kann nicht Objekt der Befreiung sein, das erklärt der Buddha. Und es lohnt sich nicht, dass man daran sich sehnt. Weil solange man gestaltet, ist man gebunden. Nur wenn man nicht gestaltet, wird man frei. Aber damit man nicht gestaltet, braucht man Bedingungen. Wenn die Bedingungen nicht da sind, ist das nur leere Theorie. Also jetzt diese Samadhi ist schon da, er hat diese Bedingungen, dann lernt er ihn. Und wie lehrt er, wenn nach Höchste der Gipfel in der Welt ist, die Gebiet von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Das ist Gipfel, was man in Wahrnehmung in der Welt erfahren kann. Höher und feiner Gebiet gibt es nicht mehr. Und alles, alle diese Gebiete von Wahrnehmung sind gestaltet. Und in diesem Sinne ist es Leiden. Und jetzt, der Buddha spricht vom Zustand von einem Mensch, der schon befreit ist. Jetzt ist von Perspektive. Früher war, wir haben Perspektive von unbefreiten Mensch, gebundenen Mensch, indem er in solchen Gebieten geboren wird, indem er diese Bedingungen ausfüllt von feineren Wahrnehmung. Und jetzt die alle Wahrnehmung, alle Gestaltung abbauen. Das ist dann Zustand von Arahat. Nur dadurch kommt man zu Befreiung. Und das ist dann Zustand von Buddha selbst. Er ist schon von alles befreit. Und er zeigt dann wie es aussieht, dieser Zustand von Befreiung. Wie sieht Zustand von Befreiung? Er formt keine Reihe Bedingung. Also nachdem er hat ihm gepriesen, weil er diese vierte Jhana schon erreicht hat, er hat ihm dann noch höhere Jhana gezeigt, dass er noch nicht erreicht hat und dass er noch feiner ist. Jetzt zeigt er die Begrenzungen von allen diesen Wahrnehmungen und die Freiheit, den Weg zur Freiheit, wo man nicht mehr was gestalten wird. Also dann, das ist dann Zustand von Arahat, von jemand, der schon verstanden hat. Und weil er schon vorbereitet ist, der Bhakusati, er kann verstehen diesen Zustand. Und wenn der Buddha ihm erklärt den Zustand von Arahat, dann gleich, weil sein Geist ist schon geläutert, er hat schon meditiert über Vergänglichkeit im geläuterten Geist, dann er kann das empfangen, diesen Zustand von Arahat. Dann kommt er zur wahren Realisierung. Dann sieht er nach dieser Erklärung dann von dem Zustand, wie der Arahat, wie Buddha sieht, die Welt, sein Geist sich öffnet und er kommt zu Magga und Phala. Bis zu dritte Phala kommt er, bis zu Anagami, durch diese Erklärung, das wir jetzt bekommen. Er formt keine Reihe Bedingung. Das ist hier Anfang von Buddha zeigt den Weg zur vollen Befreiung von allen Gestaltungen. Er erzeugt keine Reihe Willensregung in Richtung Werden oder Nichtwerden. Ich muss mir das ansehen, was es so, na evatam abhisankaroti. Abhisankaroti heißt, wenn wir geboren sind, jetzt in diesem Existenz, wir sind geboren, weil wir in letzten Existenz, wir haben abhisankaroti, wir haben erzeugt Willensregung. Wenn wir in früheren Leben beim Toten nicht Willensregung erzeugt hätten, würden wir nicht jetzt da. Und wir sind geboren in diesem Körper, das Resultat ist von heilsamen Geist, dann unser letzter Geist war auch heilsamer Geist. Dann, wenn wir Willensanregung haben, es gibt drei Sorten von Willensanregung. Entweder unheilsame Willensanregung, wenn wir mit unheilsamen Willensanregung Willensregung. Ja, ja? Dankeschön. Willensregung, wenn wir mit unheilsamen Willensregung sterben, sind wir geboren als Tiere oder in Hölle oder die hungrige Geister. Wenn mit heilsamen Geister, wenn wir Willensregung üben, dann sind wir geboren, wenn diese Willensregung ist mit Sinnenwahrnehmung verbunden, wir sind geboren als Menschen oder Götter in Sinnenbereichen. Wenn es geboren ist mit unbewegten Geist in Jhana, in vierte Jhana oder in noch höhere in Arupa Jhanas, das heißt Anenja. Jetzt, Sie haben mir erzählt, diese Mudita hat Anenja Vihara gegründet. Das heißt unbeweglicher Geist. Wenn wir auch in Jhana, solange wir nicht volle Befreiung erreicht haben, auch in Jhana, wenn wir Willen, Anregung haben und in beim Tote in Jhana mit Willen, Anregung hineingehen in Jhana, dann werden wir in diesem Bereich geboren. Aber das ist immer Willen, solange Willen, Anregung da ist, gibt es Geburt und Tod. Entschuldigung, darf ich was fragen? Bezieht sich das auf den letzten Gedanken beim Sterben? Die Willensregung? Natürlich. So, ist das wirklich gemeint, dass der letzte Gedanke? Was jetzt passiert, passiert auch im Tod. Solange Willensanregung da ist, gibt es Geburt und Tod. Solange Sie Willensanregung haben, gibt es jetzt auch entweder heilsame Gedanke, unheilsame Gedanke oder unbewegt Gedanke in Richtung von Gestalten von Unbeweglichkeit. Alle diese Gestaltungen dann geben weltlichen Geist. Und weltlicher Geist ist nichts anderes als Samsara. Samsara ist Geist. Nichts anderes. Und dieser Geist ist durch Willensregung erzeugt. Das, was geschieht jetzt, geschieht auch im Tote genau dasselbe. Solange Willensregung da ist, sind wir nicht befreit. Der Arahat hat nicht Willensregung, deswegen er hat nicht Kusala, er hat nicht heilsam, er hat nicht unheilsam. Dann, und wenn er in Jhana geht, dann er auch benutzt automatische Geist. Nicht Geist, das Anhaftung hat. Deswegen ist er befreit, weil er gleich immer Gleichmut mit Weisheit übt. Unterschied zwischen erleuchteten Mann und nicht erleuchteten Mann ist, dass der erleuchtete Mann in allen Bereichen von Wahrnehmung Gleichmut hat, indem er nicht anhaftet und nicht abstoßt. Das heißt Chal Anga Upekha. Wir werden es sehen später. Es kommt auch. Chal Anga Upekha heißt Gleichmut gegenüber 6 Objekten der Wahrnehmung. Einschließlich Gedanken. Wenn Sie das schaffen, dann werden Sie nicht mehr geboren. Und dann, wo Sie bleiben, das erfahren Sie selbst. Wo Sie da stecken werden. Na prima, das geht jetzt weiter. Er erzeugt keinerlei Willensregung in Richtung Werden oder Nicht-Werden. Abhisanchetayato bhavaya va vibhavaya va. Was heißt das ist sehr wichtig, diese in Richtung Werden oder Nicht-Werden. wenn in Richtung Sein oder Nichtsein. Sein heißt, ewiges Sein, weil Sein ist immer mit Vorstellung von Ewigkeit verbunden. Und Nichtsein, dann ist Annihilierung, nihilistische Ansicht. Also, wenn man keine Willenanregung hat, dann ist man über diese über Sein und Nichtsein. Über, wie sagt man, über geht man von dieser Wahrnehmung von Sein und Nichtsein hinaus. Erhaben. Über Dualismus. Ja, das ist. Er geht über Wahrnehmung von Vuddhi Parihana. Was heißt Vuddhi Parihana? Von etwas, was wächst, und etwas, was wird weniger. Weil dieses Gebiet hat nichts mehr zufügen, man kann davon nichts nehmen. Deswegen ist es perfekt. Ohne Wille, weil man kann nichts zufügen, man kann nichts davon wegnehmen. Deswegen gibt es keine Frage von Sein und Nichtsein. Sein und Nichtsein ist nur, wenn man was zufügen möchte oder was davon nehmen möchte. Vollkommenheit. Vollkommenheit. Vollkommenheit. Vollkommenheit ist zu Vollkommenheit. Von Vollkommenheit kann man nichts nehmen und zu Vollkommenheit kann man nichts zufügen. Deswegen Vollkommenheit ist nicht mit Sein oder Nichtsein verbunden. Weil Sein ist immer etwas, was was dauert, diese Idee von etwas, was dauert, kommt von Anhaften. Die Idee, dass das muss zu Ende gehen, kommt auch von Anhaften. Wenn es nicht dauert und auch nicht zu Ende geht, dann kann man nicht etwas zufügen, kann man nicht auch davon etwas nehmen. Dann gibt es keinen Platz für etwas Wollen, etwas für Wille, Anregung, weil nichts zuzufügen, nichts davon zu nehmen. Dann, in diesem Zustand, ist volle Gleichmut. Volle Gleichmut kann nur existieren, wenn man nichts zufügen hat, wenn man nichts zu nehmen hat. Das ist dann eine Leerheit. Die wahre Leerheit ist das, ein Zustand ohne Verblendung, ohne Anhaften, Nehmen und ohne Abstoß. Ohne ich und mein. Das auch sowieso. Das sowieso. Wenn man nichts zufügen, nicht hat, was zu fügen, wenn man nicht zu nehmen hat, dann wo gibt es mein und dein? Oder in solchem Zustand gibt es nicht mehr Platz für mein und dein oder sein. Das ist dann Vollkommenheit. wenn wir, wo sind wir jetzt? Richtung werden oder nicht werden haftet an nichts in der Welt an. Haftet an nichts in der Welt an. Was ist Welt? Welt ist nichts anderes als die fünf Aggregate von Existenz. In diesen fünf Aggregaten von Existenz findet er kein Objekt von Anhaftung. Deswegen hat er nicht mehr zu fügen, nicht mehr zu wegnehmen. Wenn er nicht anhaftet, ist er nicht aufgeregt. Das haben wir von diesem Gleichmut von Arahat gesprochen. Der Arahat unterscheidet sich von uns, indem er sein Gleichmut, keine Wahrnehmung kann ihn aus dem Gleichmut wegführen. Das ist dann Zustand von Befreiung. Und in diesem Zustand ist er dann Meister von Wahrnehmung, indem keine Wahrnehmung kann ihn von Gleichmut wegbringen, ist der Meister von Wahrnehmung. Haftet er an nichts in der Welt, haftet er an nichts in Erfahrung von den fünf Aggregaten von Existenz, die das Ganze, was wir in der Welt erfahren können, darstellen. Wenn er nichts anhaftet, ist er nicht aufgeregt. Wenn er nicht aufgeregt ist, erlangt er persönlich Nirvana. Nirvana heißt Ende von Wahn. Und was ist Wahn? Wahn ist was zufügen oder was nehmen. Er versteht, Geburt ist zu Ende gebracht, das heilige Leben ist gelebt, es ist getan, was getan werden musste, darüber hinaus gibt es nichts mehr. Also, jetzt haben wir schon unsere Zeit vorbei. Morgen dann erkläre ich, was übrig da geblieben ist über diesen Zustand. Wenn der Bakusati hört, die Erklärung von diesem Zustand, er ist darauf gut vorbereitet, deswegen Buddha erklärt ihn so klar, dann sein Geist öffnet sich zu diesem Zustand, und weil er noch nach der buddhistischen Tradition, wenn man volle Erleuchtung erreicht, muss man alles verlassen. Aber er kann nicht alles verlassen, indem er noch nicht voll ordinierter Mönch ist. Das ist die Vorstellung, das besonders geprägt ist im früheren Buddhismus, besonders in Theravada. Deswegen, wenn er diese Erklärung hört, er schafft es bis dritte, bis Anagami fallen. Und da er noch nicht voll ordinierter Mönch ist und er hat noch was zu erledigen, das ist sein einziges Hindernis. Ja. Aber das kann dann schon relativ schnell gehen, die Erleuchtung, auch als Anagami, oder ist das dann wieder... So Anagami, er wird nach dem Tod, er kommt gleich in nach dem Kommentar, er kommt in diese vierte Jhana Himmel, und dort dann erlebt er volle Erleuchtung. Weil er hat schon alle diese Voraussetzungen. Sein Samadhi ist schon perfekt, aber seine Weisheit ist noch nicht vollkommen, weil er noch in der Welt was zu suchen hat. Hatte. Jetzt, wenn er wiedergeboren ist, dann hat er nicht mehr, dann wird er gleich Arahat. Aber jetzt, weil er noch nicht Mönch ist und nicht voll ordiniert ist, und jetzt versteht er auch, dass der Buddha selbst da ist, der ihn unterrichtet, und weil er na, wir sprechen darüber morgen. Der Buddha kann auch, wir wissen, dass es gibt Fälle, wenn der Buddha gibt Ordination den Leuten, und er sagt, nun komm Bhikkhu, und sie werden Bhikkhu. Und mit übernatürlichen Kräften er schon erzeugt die Kleider und Patra, aber hier macht er das nicht. Warum, der Kommentar erklärt, aber darüber morgen. Okay. Noch was gerade, nochmal zurück zu am Anfang, da haben Sie gesagt, geläuterter Gleichmut und geläuterte Sati. Von dem geläuterten Gleichmut, das habe ich verstanden, aber geläuterte Sati, das verstehe ich nicht, weil ich habe gedacht, Sati ist immer geläutert, also ist doch neutral. Sati ist völlig geläutert. Sati kommt immer zusammen mit Sampajanya. Es kann nicht allein kommen. Es kommt immer zusammen mit Sampajanya. Sampajanya ist nichts anderes als Weisheit. Und dieser Aspekt von Weisheit, solange es gibt Störungen zu Weisheit, so wie diese Freude und Vitaka-Vichara und so weiter, dann diese Sati ist noch nicht ganz geläutert. Wenn Weisheit geläutert ist, ist dann Sati geläutert. Und dann diese Weisheit kommt zu voller Reife, Weisheit-Aspekt von Achtsamkeit kommt in volle Reife im vierten Jhana, weil diese störenden Faktoren man kann nicht mehr von störenden Faktoren von Konzentration sprechen. Wie Abhidhamma erklärt, die Ursache von Samadhi, die Hauptursache von Samadhi ist Jnana, ist Wissen. Die Samadhi ist immer mit Wissen verbunden. Deswegen, Samadhi ist schon Weisheit, aber noch nicht vollkommene Weisheit. Jemand, der schon Samadhi heißt, ist jemand, der Weisheit hat. Ohne Weisheit kann man nicht in Samadhi eingehen. Aber diese Weisheit ist noch nicht vollkommen. Die Urgrund Padatana von Samadhi ist Kenntnis. Und diese Kenntnis kommt mit Gleichmut. Und Gleichmut ist nicht geläutert in erster Jhana, weil es mit Vitaka Vichara verbunden ist, nicht mit zweiter Jhana, weil es mit Piti verbunden ist, nicht mit dritter Jhana, weil es mit Sucha verbunden ist. Es wird nur geläutert in vierter Jhana, wo diese nicht mehr diese Sukha, Piti, Vitaka, Vichara ist. Deswegen dann auch diese Wissen wird geläutert und Sati, das damit kommt. Sati kann nicht ohne Wissen. Es muss immer mit Wissen zusammen. Und Sati wird geläutert, nur indem diese Wissen in Samadhi wird dann geläutert. Ist das klar? Gibt es Aussagen über den Samadhi eines Sotapannis? Gibt es Aussagen über den Samadhi eines Sotapannis? Na, je höher unsere Früchte, desto besser wird Samadhi. Aber das ist dann überweltliche Samadhi. Es gibt weltliche Samadhi und überweltliche Samadhi. Der Sotapanna muss nicht unbedingt ein Meister von weltlichen Samadhi sein. Aber er hat Fähigkeit zu überweltlichen Samadhi, weil er Zustand von Befreiung unmittelbar erfahren hat und diese Ereignis ist sehr wichtig. Er kann sich immer an dieses Ereignis erinnern und immer es wiederkommt, so wie Jhana, wenn man Jhana erreicht hat und in Jhana geblieben ist, längere Zeit, dann es bleibt immer in Erinnerung, man kann es nicht vergessen. Wenn man Sotapanna erreicht hat, obwohl es kurze Moment von Magafala dauert, sehr, sehr kurz, diesen Moment kann man zu jeder Zeit an sich erinnern. Und dann kann man in Jhana an diese Objekt hineingehen. Das ist der Unterschied zwischen dem erleuchteten Mensch und dem nicht erleuchteten Mensch. Wenn jemand erleuchteter Mensch ist, in Theravada-Sinne, dann er kann zu jeder Zeit in diese Phala Samadhi eingehen, mit Nirvana als Objekt. Das ist dann Eigenschaft von Erleuchteten. Und dann je tiefer, je höher seine Erleuchtung, desto tiefer er kann in diese eingehen. Aber als Voraussetzung ist jetzt keine angrenzende Sammlung nötig. Upachara Samadhi, brauche ich nicht. Also die Voraussetzung, um Sotapanna zu werden, ist Upachara Samadhi. Ohne Upachara Samadhi ist nicht möglich. Weil ohne Upachara Samadhi kann man nicht Yatha Bhuta Dasana, kann man nicht sehen, wahrheitsgemäß die Entstehung und Vergehen von allen Objekten in jedem Moment von Wahrnehmung. Ohne Samadhi geht das nicht. Und ohne dass man das gesehen hat, dass alle Objekte entstehen und vergehen in jedem Augenblick, wird man nicht, dann der Geist kann sich nicht wenden von Vergänglichen zu Nichtvergänglichen. Das ist nicht möglich. So der Buddhismus. Okay, dann wir haben noch, gibt es Fragen? Zu den Kusala-Chanas, also die heilsamen Geisteszustände, sind das die Brahma-Viharas. Aber über die Brahma-Viharas kann man doch zur Befreiung gelangen, weil sie gesagt haben, man wird in heilsamen Bereichen wiedergeboren, aber man kann doch über die Brahma-Viharas Befreiung kommen? Für jeden, man kann benutzen beliebige Jhana, egal ob es Brahma-Vihara sind oder Anapanasati, ja. Dann für Vipassana. Und dann kommt man zu über Vipassana. Ja, ja, ohne Vipassana kann man nicht unmittelbar Nibbana erfahren. Vipassana ist die Voraussetzung. Deswegen weltliche Samadhi, wie hier erklärt, ist kann nicht Objekt der Befreiung sein. Ist nicht möglich. Hier haben wir das auch. Okay. Dann...